Erster Salomo festigte seine Macht als König und schloss ein Bündnis mit dem Pharao von Ägypten, indem er dessen Tochter heiratete. Er brachte sie in die Stadt Davids, während er noch an seinem Palast, dem Tempel des Herrn und der Stadtmauer baute. Zweiter, das Volk opferte zu dieser Zeit noch auf verschiedenen Hügeln, weil es noch kein festes Haus für den Namen des Herrn gab. Dritter, obwohl Salomo den Herrn liebte und den Regeln seines Vaters David folgte, opferte und räucherte er ebenfalls auf den Hügeln. Vierter, der König reiste nach Gibeon, um dort zu opfern, da dies der wichtigste Ort für Opfer war, und er brachte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar dar. Fünfter, in Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts in einem Traum und sagte ihm, dass er sich etwas von ihm wünschen dürfe. Sechster, Salomo antwortete, dass Gott seinem Vater David große Gnade erwiesen habe, weil dieser treu, gerecht und aufrichtig vor Gott gelebt hatte. Er dankte Gott dafür, dass er David einen Sohn gegeben hatte, der nun auf dem Thron saß. Siebter, Salomo erklärte, dass Gott ihn zwar zum König gemacht habe, er sich aber noch wie ein junger Mensch fühle, der keine Erfahrung in der Führung eines Volkes habe. Achter, er betonte, dass er nun mitten unter einem sehr großen Volk stehe, das Gott erwählt habe und das man wegen seiner Menge kaum zählen könne. Neunter, deshalb bat er Gott um ein gehorsames Herz, damit er das Volk richtig führen und zwischen Gut und Böse unterscheiden könne, da niemand dieses große Volk allein regieren könne. Zehnter, dem Herrn gefiel es sehr gut, dass Salomo sich gerade diese Gabe der Weisheit gewünscht hatte. Elfter, Gott sagte zu ihm, dass er nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod seiner Feinde gebeten habe, sondern um Verstand für seine Urteile. Zwölfter, deshalb versprach Gott, seinen Wunsch zu erfüllen und ihm ein so weises Herz zu geben, wie es vor ihm niemand hatte und nach ihm niemand haben würde. Dreizehnter, zusätzlich wollte Gott ihm auch das geben, worum er nicht gebeten hatte, nämlich so viel Reichtum und Ehre, dass kein anderer König ihm gleichkommen würde. 14. Gott versprach ihm außerdem ein langes Leben, falls er seinen Geboten folgen würde, so wie es sein Vater David getan hatte. 15. Als Salomo aufwachte, merkte er, dass es ein Traum gewesen war, und er ging nach Jerusalem, um vor der Bundeslade des Herrn Opfer darzubringen und ein Festmahl für seine Diener zu geben. 16. Zu dieser Zeit kamen zwei Frauen, die als Prostituierte arbeiteten, zum König und traten vor ihn. 17. Die eine Frau erklärte, dass sie und die andere Frau im selben Haus wohnten und dass sie dort ein Kind geboren habe, während die andere Frau anwesend war. 18. Drei Tage nach der Geburt bekam auch die andere Frau ein Kind und sie waren ganz allein im Haus, ohne dass jemand anderes dabei war. 19. In der Nacht starb jedoch der Sohn der anderen Frau, weil sie ihn im Schlaf versehentlich erdrückt hatte. 20. Die Frau behauptete, dass die andere mitten in der Nacht aufgestanden sei, ihr das lebende Kind weggenommen und das tote Kind stattdessen zu ihr gelegt habe. 21. Als sie am Morgen aufstand, um ihr Kind zu stillen, sah sie, dass es tot war, aber bei genauem Hinsehen bemerkte sie, dass es gar nicht ihr eigener Sohn war. 22. Die andere Frau widersprach ihr jedoch heftig und behauptete, dass ihr Sohn lebe und der tote Sohn der anderen gehöre, woraufhin sie vor dem König stritten. 23. Der König fasste die Situation zusammen, indem er feststellte, dass beide Frauen behaupteten, die Mutter des lebenden Kindes zu sein. 24. Dann befahl der König seinen Dienern, ihm ein Schwert zu bringen, und sie brachten es sofort zu ihm. 25. Der König ordnete an, das lebende Kind in zwei Teile zu schneiden und jeder Frau eine Hälfte zu geben. 26. Da schrie die wahre Mutter des lebenden Kindes voller Angst um ihren Sohn, dass man das Kind lieber der anderen Frau geben solle, anstatt es zu töten, während die andere Frau den Tod des Kindes forderte. 27. Daraufhin entschied der König, dass die Frau, die das Kind retten wollte, die wahre Mutter sei, und befahl, ihr das Baby zu geben. 28. Als ganz Israel von diesem Urteil hörte, hatten sie großen Respekt vor dem König, weil sie sahen, dass Gott ihm die Weisheit gegeben hatte, gerecht zu urteilen.